Und das Wort Jahwes erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, richte dein Angesicht nach Süden zu und ergieße deine Rede gegen Mittag und weissage wieder den Wald des Gefildes im Südland und sprich zum Walde des Südlandes, höre das Wort Jahwes. So spricht der Herr Jahwe, fürwahr, ich zünde ein Feuer in dir an, das soll alle frischen Bäume und alle dürren Bäume in dir verzehren. Die Flammenlohe soll nicht erlöschen, und alle Gesichter vom Südlande bis zum Norden sollen durch sie versenkt werden. Und alles Fleisch soll sehen, dass ich, Jahwe, sie entzündet habe, sie soll nicht erlöschen. Da sprach ich, wehe, Herr Jahwe. Sie sagen von mir, trägt der nicht immer Gedichte vor? Da erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Jerusalem und predige wieder das Heiligtum und weissage wieder das Land Israel und sprich zum Lande Israel, so spricht Jahwe, fürwahr. Ich will an dich und werde mein Schwert aus seiner Scheide ziehen und Fromme und Gottlose aus dir hinwegtilgen. Darum, weil ich Fromme und Gottlose aus dir hinwegtilgen will, darum wird mein Schwert aus seiner Scheide fahren wieder alles Fleisch vom Südlande bis zum Norden. Und alles Fleisch soll erkennen, dass ich, Jahwe, mein Schwert aus seiner Scheide gezogen habe, es soll nicht mehr in sie zurückkehren. Du aber, o Menschensohn, seufze. Mit zusammengebrochenen Lenden und in bitterem Schmerze seufze vor ihren Augen. Und wenn sie dann zu dir sagen, worüber seufzt du? So sprich, darüber, dass eine Kunde gekommen ist, bei der jedes Herz zerfließt und alle Hände schlaff herabsinken und jeder Sinn stumpf wird und alle Knie wie zu Wasser zerfließen. Fürwahr, es kommt und erfüllt sich, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, Menschensohn, weissage und sprich, so spricht der Herr, sprich, ein Schwert ist geschärft und auch gefickt. Um ein Schlachten anzurichten, ist es geschärft, damit es blitze, ist es gefickt. Oder sollen wir uns freuen? Die für meinen Sohn bestimmte Rute verachtet alles Holz. Und er gab's zum Fegen, um es mit der Hand zu packen. Es ward geschärft, das Schwert, und es ward gefickt, um es dem Würger in die Hand zu geben. Schreie und wehklage, o Menschensohn, denn es geht gegen mein Volk, es geht gegen alle Fürsten Israels. Dem Schwerte sind sie verfallen samt meinem Volke, darum schlage auf deine Hüfte. Denn Erprobung kommt, und wie wenn auch die verachtende Rute nicht sein wird, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Du aber, Menschensohn, weissage und schlage Hand gegen Hand, und morden soll das Schwert der Krieger, das Schwert der Erschlagenen, das Schwert des großen Gemetzels, das sie umkreist. Damit Herzen auf und niederwogen, und der zu Falle gebrachten viele seien an allen ihren Toren. Ich lasse blinken das Schwert, ja zum Blitzen ist es gemacht, zum Schlachten geschärft. Ergreife Besitz nach rechts hin, richte dich nach links hin, überall, wohin deine Schneide bestellt ist. Da will auch ich eine Hand gegen die andere schlagen und meinem Grimme Ruhe verschaffen, ich, Jahwe, habe es geredet. Da erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, du aber, o Menschensohn, bestimme zwei Wege, auf denen das Schwert des Königs von Babel kommen soll, von einem Lande sollen sie beide auslaufen. Und setze einen Wegweiser an die Spitze des Wegs zu einer jeden Stadt, dass das Schwert über Rabba, die Hauptstadt der Ammoniter, sowie über Juda und Jerusalem in seiner Mitte komme. Denn der König von Babel steht am Scheideweg, an der Spitze der beiden Wege, um sich ein Orakel zu beschaffen, er schüttelt die Pfeile, befragt den Teraphim, beschaut die Leber. In seiner Rechten ist das Los Jerusalem, dass er Sturmböcke aufstelle, den Mund auftue mit Mordgeschrei, lauten Kriegsruf erschallen lasse, Sturmböcke wieder die Tore aufstelle, einen Wall aufschütte, Belagerungstürme errichte. Und es deucht ihnen wie ein Trugorakel, weil's auf viele Wochen geht, er aber bringt ihre Schuld in Erinnerung, damit sie gefangen werden. Darum spricht der Herr Jahwe also, weil ihr an eure Schuld erinnert habt, indem eure Abtrünnigkeiten offenbar wurden, so dass eure Sünden in all eurem Tun sichtbar wurden, weil ihr so in Erinnerung kommt, sollt ihr um ihretwillen ergriffen werden. Du aber, dem Tode verfallener Gottloser, Fürst Israels, dessen Tag gekommen ist zur Zeit der Büßung der Entverschuldung, so spricht der Herr Jahwe, weg mit dem Kopfschmuck, herunter mit dem Diadem. Diese soll nicht mehr so bleiben. Empor mit dem Niedrigen, herunter mit dem Hohen. Zu Trümmern, Trümmern, Trümmern will ich es machen, auch dieses Reich soll nicht mehr sein, bis der kommt, der den Anspruch hat und dem ich es gebe. Du aber, Menschensohn, weissage und sprich, so spricht der Herr Jahwe in Betreff der Ammoniter und ihres Höhnens, und sprich, ein Schwert ist gezückt, zum Schlachten gefickt, zum Würgen, zum Blitzen, während man dir Trug erschaute, während man dir Lüge wahrsagte, um es den dem Tode verfallenen Gottlosen an die Hälse zu setzen, deren Tag kommt zur Zeit der Büßung der Entverschuldung. Stecke dein Schwert wieder in die Scheide. An dem Orte, da du geschaffen wardst, im Lande deines Ursprungs, will ich dich richten und will meinen Groll über dich ausschütten, das Feuer meines Ingrims werde ich gegen dich anfachen und dich der Gewalt vielscher Menschen überliefern, die dein Verderben schmieden. Dem Feuer sollst du zum Fraße werden, dein Blut soll inmitten des Landes sein, nicht soll deiner mehr gedacht werden, denn ich Jahwe habe es geredet.